wieso bist du so schlau? Woher kennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem Kind? Dass ich so gern ein Fahrrad möchte, gelbe Streifen will mir recht und Speichen, die wie Silber sind. Kein Weg ist dir im Schlitten je zu weit. Ob nah, ob fern, beschenkst du alle Kinder gern jetzt zur Weihnachtszeit, wenn es schneit und alles weiß ist weit und breit. Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich. Ich weiß, es ist soweit schon bald, dass in der Winternacht so kalt Kinder lachen laut erschallt. Weihnachtsmann, wir lieben